Jetzt aber schauen Sie bitte dorthin. Jenen Stutzer dort, mit dem ich mich soeben beinahe geprügelt hätte, kenne ich nicht. Ich sehe ihn zum ersten Mal. Er hat Sie auch auf der Straße bemerkt, hat gesehen, dass Sie betrunken, besinnungslos betrunken ist. Und nun möchte er furchtbar gern an Sie herankommen und Sie abfangen und Sie in diesem Zustand irgendwohin mitnehmen. Es ist sicher so, glauben Sie mir. Ich irre mich nicht. Ich habe gesehen, wie er Sie beobachtet und verfolgt hat. Ich habe ihn bloß daran gehindert. Und er wartet nur, bis ich weggehe. Sehen Sie? Er ist jetzt ein paar Schritte weitergegangen und bleibt stehen, als drehe er eine Zigarette. Wie könnten wir Sie vor ihm schützen? Wie könnten wir Sie nach Hause schaffen? Was meinen Sie? Der Schutzmann hatte im Nu alles verstanden und begriffen. Die Absichten des kräftigen Herrn waren ihm natürlich klar. Aber was sollte mit dem jungen Mädchen geschehen? Der Schutzmann beugte sich über sie, um sie näher zu betrachten, und aufrichtiges Mitleid drückte sich in seinen Zügen aus. »Ach, wie schade«, sagte er und schüttelte den Kopf. »Sie ist fast noch ein Kind. Man hat sie verführt, das ist sicher.« »Hören Sie, mein Fräulein«, begann er sie zu rufen, »wo wohnen Sie denn, wenn ich fragen darf?« Das junge Mädchen öffnete die müden und trüben Augen, blickte stumpf auf den Fragenden und machte nur eine lässige Handbewegung. »Hören Sie«, sagte Raskolnikow, »hier, nehmen Sie«, er suchte in der Tasche und zog 20 Kopeken hervor, die er noch fand, »hier holen Sie eine Droschke und lassen Sie sie vom Kutscher nach Hause bringen, wenn wir bloß Ihre Adresse erfahren könnten.« »Fräulein, hören Sie, Fräulein«, begann der Schutzmann von Neuem, nachdem er das Geldstück in Empfang genommen hatte. »Ich will Ihnen sofort eine Droschke besorgen und will Sie selbst heimbegleiten. Wohin befehlen Sie zu fahren?« »Wie? Wo wohnen Sie denn eigentlich?« »Geht fort, lasst mich in Ruhe«, murmelte das Mädchen und winkte von Neuem mit der Hand ab. »Ach, wie jammerschade! Ach, welch eine Schande, Fräulein, welch eine Schande!« sagte der Schutzmann scheltend, mitleidig und ungehalten und wieder den Kopf schüttelnd. »Das ist nun eine Aufgabe«, wandte er sich an Raskolnikow und sah ihn wieder flüchtig vom Kopf bis zu den Füßen an. Wahrscheinlich erschien er ihm merkwürdig, ein Mensch in solchen Lumpen, der Geld hergibt.